Dass Horst jetzt fern sieht, find ich nett, denn sonst wär ich längst Kotelett. Wär Hintern, Schinken und Cordon Bleu immer noch besser als André Rieu. Der Ochse darf's jetzt nicht verkacken, sonst muss ich doch übern Jordan spacken. Zuletzt wär ich ein Exkrement, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Jetzt lehn ich mich in meinen Sessel und zieh mir Stoffe in den Rüssel. Und will dann voll geplättet sein, ein übelst pralles Eberlein.